Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir reden über Facebook. Über das soziale Netzwerk wird derzeit nicht nur in der Öffentlichkeit viel diskutiert, sondern auch in einem von Facebook initiierten Gesprächskreis. Dort sollen Mitarbeiter von Facebook mit Vertretern aus Wissenschaft und Gesellschaft über Digitalität und Verantwortung sprechen. Geleitet wird diese Runde von Peter Dabrock, dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was bei diesem Gesprächskreis eigentlich passiert und mit welchem Ziel. In dem Gesprächskreis wird, wie es der Name sagt, geredet. Der Gesprächskreis geht auf eine Initiative von Facebook zurück. Es ist ein offener Gesprächskreis. Es ist keiner, der wir jetzt, weil wir auch gerade uns erst einmal getroffen haben, jetzt schon eine fixe Agenda hat oder ein bestimmtes Ziel hat. Und ich habe es begrüßt, da mitzumachen, weil man ja nicht einerseits sagen kann, dass es da eine Plattform gibt, an der 2 Milliarden Menschen weltweit direkt beteiligt sind und noch mehr Menschen indirekt beteiligt werden, dass man dann nicht sagen kann, das interessiert mich nicht, was 2 Milliarden Menschen machen, sondern das ist natürlich, wenn es da um Verantwortung geht, und da geht es um Verantwortung, ein wichtiger ethischer Impuls. Was Facebook dann damit anfängt, das steht doch auf einem anderen Papier. Dann gehen wir doch mal ins Inhaltliche. Gerne. Es ging um die soziale Verantwortung, haben Sie gesagt. Wird Facebook dieser sozialen Verantwortung aus Ihrer Sicht gerecht? Also Sie merken schon an meinem Zögern, dass ich da nicht jetzt einfach Ja oder Nein antworten möchte. Natürlich verbinden sich auch Vorteile damit. Sonst wären nicht 2 Milliarden Menschen bei Facebook, wenn das nur schrecklich und nur desaströs wäre. Sondern es gibt ja doch die Möglichkeit, auf eine recht niedrigschwellige Art und Weise mit vielen Menschen, mit denen man im Leben mal so Kontakt hatte, also engen Freunden, aber auch nicht so engen Freunden, ganz gut im Kontakt zu bleiben. Das ist, glaube ich, doch etwas, was viele Menschen fasziniert an Facebook. Gleichzeitig wissen wir, dann sind wir auf der gesellschaftlichen Ebene, dass sich aber eben durch diese bestimmte Art der Kommunikation die berühmten Filterblasen und Echokammern bilden, da könnte man sicher noch mal differenzieren, aber dass grundsätzlich der Begriff der allgemeinen Öffentlichkeit droht zu zerbröseln, ich glaube, das wird man jedenfalls festhalten müssen, dass da eine Gefahr besteht und dass deswegen auch Einzelne in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, wenn sie vor allen Dingen und stark über solche sozialen Medien wie Facebook oder auch andere kommunizieren, Gefahr laufen, die Herausforderung, die das Fremde, das Außergewöhnliche, das, was nicht in das eigene Raster passt, stärker abzublenden, als es vielleicht vorher der Fall war. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und diese gesellschaftliche und diese persönliche Dimension, die, finde ich, sind Herausforderungen, denen man begegnen muss, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Ganze durch ganz große Unternehmen gesteuert wird. Ein anderes zentrales Thema neben zum Beispiel diesen Filterblasen ist ja derzeit im Zusammenhang mit Facebook der Datenschutz oder auch der fehlende Datenschutz. Mit Teilen seiner Nutzungs- und Datenschutzbedingungen verstößt Facebook auch gegen das Verbraucherrecht in Deutschland. Das hat vergangene Woche das Landgericht Berlin entschieden. Auch Sie als Vorsitzender des Ethikrats haben mehr Schutz in sozialen Medien gefordert. Was macht Facebook denn da aus Ihrer Sicht ja noch nicht genug, noch nicht richtig, dass es offenbar keinen ausreichenden Schutz für die Nutzer gibt? Wir haben im Deutschen Ethikrat eingeklagt, dass nicht einfach sozusagen mit dem alten Konzept des Datenschutzes weiter agiert werden sollte, sondern dass der dahinterstehende Grundgedanke, nämlich der informationellen Freiheitsgestaltung, wie wir das nennen, in das Zeitalter von Big Data, von Social Media, von selbstlernenden Maschinen und Systemen übertragen wird. Und das nennen wir dann Datensouveränität. Und da kommt es wesentlich darauf an, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die ja de facto stattfindende Weitergabe der Daten, wo auch die meisten Menschen von profitieren, was sie auch wollen, weil sie eben gerne haben, dass ihr Smartphone ihnen anzeigt, wie die Staulage auf dem Weg zurück von der Arbeit nach Hause ist. Also man kann nicht auf der einen Seite wollen, dass man die Services entgegennimmt, auf der anderen Seite einfach die klassischen alten Datenschutzstandards übernehmen. Aber wichtig ist, und da sind wir auch wieder bei Facebook, dass die Datensouveränität des Einzelnen, also die Möglichkeit, dass, wenn es ihm wichtig wird, er die Kontrolle über die Weitergabe und die Nutzung seiner Daten gewinnen kann, dass das ermöglicht wird. Und darüber nachzudenken, dass es solche Datentreuhändermodelle gibt auf Seiten des Nutzers und dass es solche, ich nenne das jetzt mal eben Daten-TÜV-Einrichtungen, solche Selbstkontrollmöglichkeiten, die jetzt außerhalb von Facebook liegen, sondern wo sich vielleicht die Unternehmen zusammentun und so eine Art freiwillige Selbstkontrolle und Lizenzierungs- und Überprüfungsagentur einrichten, die also auch Distanz zu ihnen hat. Das wären Möglichkeiten, wo ich mich jetzt auf eine technische Seite gar nicht festlegen will, aber das auf der Seite der Anbieter und auf der Seite der Nutzer. Diese Datensouveränität gestärkt wird. Das ist die Grundidee, die wir vom Ethikrat vertreten haben am wichtigen Thema Gesundheit und wo wir gerne möchten, dass das auch in andere Bereiche übertragen werden kann. Ja. Sie haben gerade angesprochen, eine Art TÜV für Facebook oder ein Treuhänderverfahren. Erklären Sie doch nochmal genau, was meinen Sie damit? Wie soll sowas aussehen? Also TÜV und Treuhänder, das sind natürlich zwei unterschiedliche Modelle. Aber es sind die zwei Angriffspunkte, um die es geht, wenn in diesem ganzen Datenweitergabegeschehen erstens der Einzelne seine Datensouveränität halten kann und wenn zum anderen die Plattformen eben auch in eine gewisse Pflicht genommen werden, ohne dass sie gleichzeitig, das ist natürlich immer die Gefahr, das muss man auch so sehen, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gefährden. Das ist ja immer sozusagen der Balanceakt, der zu finden ist. Und Modelle, die stärker setzen auf Datentreuhänderschaft, das wären solche Verfahren, bei denen der Einzelne eben einen entsprechenden Treuhänder beauftragt, dann, wenn es ihm wichtig ist, einzuschreiten bei der Weiterdatengabe. Das kann man sich so vorstellen, dass das auch automatisierte Systeme sind, die man ähnlich wie man die Default-Einstellungen beim Smartphone ändern kann, da eben auch entsprechend ändern lassen könnte. Das wäre auf Seiten des Nutzers. Auf Seiten des Providers oder der Plattform haben wir die Riesendebatten gehabt. Und da könnte ich mir beispielsweise eben vorstellen, dass solche Modelle, dass nicht unmittelbar der Staat greift, aber dass auch nicht unmittelbar die Unternehmen selbst agieren, sondern dass die Unternehmen selbst solche unabhängigen Instanzen, also analog eben zum TÜV, auch mitfinanzieren, die das in ihrem Auftrag machen, die aber nicht von ihnen abhängig sind, sondern die eine dritte Instanz darstellen, die dann diese Aufgaben eben übernehmen, ungeschadet natürlich der Frage, dass natürlich die Staatsanwaltschaft immer noch eingreifen kann, denn es gilt natürlich auch die Hoheit, die Rechtshoheit des Staates. Sagt Peter Dabrock, er ist Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und Leiter des von Facebook initiierten Gesprächskreises, der sich mit Digitalität und Verantwortung beschäftigt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.